السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، منهاج القاصدين الذين يريدون الوصول إلى الجنة والذين يقصدون رضوان الله سبحانه وتعالى ويطلبون ما عند الله، منهاج القاصدين كتاب لعبد الرحمن ابن الجوزي رحمه الله تعالى، اختصر هو من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي رحمه الله تعالى، واختصر منهاج القاصدين ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين. وفي هذه السنين، قبل سنين بارك الله فيكم، قام الشيخ عبد القادر أرناؤوط رحمه الله تعالى بالتعليق على هذا الكتاب، ولأننا بارك الله فيكم نريد الفائدة وما نريد نضيع الأوقات، فإن شاء الله كل مرة سنأخذ قليل من هذا الكتاب القيم الذي فيه أمر عظيم، وهو بارك الله فيكم فيه مسألة المعاملات وفيه المهلكات والمنجيات. وقسم الكتاب إلى أربع، وقسم الكتاب على أربعة أرباع: ربع العبادات، وربع العادات، وربع المهلكات، وربع المنجيات. هذا فيه بارك الله فيكم أمور طيبة للعالمين، وقسم الكتاب إلى فصول كثيرة. بدأ الكتاب بكتاب العلم وفضله وما يتعلق به. بارك الله فيكم. Ich habe etwas gewählt, was vielen von uns fehlt, und zwar die Art des Verhaltens und des Benehmens. Das wird Verhalten und Benehmen aus einem sehr schönen Buch, das ist Minhaj al-Qasidin. Minhaj al-Qasidin ist von einem Großgelehrten, der hieß عبد الرحمن ابن الجوزي. Das ist nicht, بارك الله فيكم, ابن القيم. ابن القيم ist ein anderer. عبد الرحمن الجوزي war vor ابن القيم viele Jahre. Dieses Buch ist so eine Abhandlung von einem bekannten, sehr bekannten Buch, das heißt إحياء علوم الدين von Al-Ghazali. إحياء علوم الدين von Al-Ghazali, es gibt manche grobe Fehler drin, weil Al-Ghazali, als das geschrieben hat, der war noch Sufi. Später hat Al-Ghazali Reue gezeigt. Und ich rede von Abu Hamid Al-Ghazali, von Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali ist neu. Er ist vor ungefähr 10 Jahren gestorben. Aber wir reden, barakallahu fikum, über den anderen Abu Hamid Al-Ghazali. Als er Ihya Ulumuddin schrieb, der war noch Sufi. Aber bevor er starb, der hat Reue gezeigt. عبد الرحمن ابن الجوزي der hat Auszüge aus diesem Buch genommen, die sozusagen stimmen, und er hat منهاج القاصدين geschrieben. Und dann hat ابن قدامة الحنبلي, der hat sozusagen noch eine Abhandlung gemacht für die Abhandlung von إحياء علوم الدين in einem Buch, der hieß مختصر منهاج القاصدين. Das wird sozusagen Abkürzung von dem Minhaj al-Qasidin. Minhaj ist der Weg. Al-Qasidin, die sind die Leute, die das Ziel erreichen wollen. Diejenigen, die Gutes tun und die wollen ins Paradies. Das heißt, wir werden inshallah aus diesem Buch Mukhtasar Minhaj al-Qasidin bestimmte Auszüge nehmen, weil das auch schön sozusagen barakallahu fikum ausgegliedert ist. Und Sheikh Abdul Qadir al-Arnaut, es ist vielleicht nicht bekannt für viele Leute, er war ein großer Hadith-Gelehrter und er starb in Damaskus vor 2 Jahren. Der ist normalerweise Albaner, Abdul Qadir al-Arnaut. Der hat sozusagen, barakallahu fikum, dieses Buch korrigiert. Und dieses Buch wurde in 4 Hauptkapiteln untergeteilt. Und zwar erstmal ein Viertel von Al-Ibadat, Viertel Al-Ibadat, die Anbetungshandlungen, ein Viertel von Al-Adat, Gewohnheiten, ein Viertel von Al-Muhlikat, die Dinge, wal-Iyadu billah, die eine Person in die Hölle bringen, und viertens Al-Munjiat, das bedeutet die rettenden Handlungen, das wird die Handlungen, die dich von der Hölle retten. Und er hat es angefangen mit Kitab al-Ilmi wa fadlihi wa ma yata'allaqu bihi, das wird das Buch von Wissen und Vorzug des Wissens und was damit abhängt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns und von euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Zeiten segnen. Qala Allah ta'ala, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال ابن عباس رضي الله عليهم عنهما قال للعلماء درجات درجات فوق المؤمنين 700 درجة ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. العلماء لهم درجات فوق المؤمنين 700 درجة بين الدرجة والدرجة مسيرة 500 سنة. وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضوان الله عليه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وعلى وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أو فإن العلماء ورثوا أو ورثوا العلم أي الأنبياء، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. الحديث رواه أحمد وابن ماجه. قال الخطابي في معنى وضعها الأجنحة 3 أقوال: أنه بسط للأجنحة، أنه بمعنى التواضع تعظيما لطالب العلم، أن المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران. يا أخوة، أولا الآية هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوون؟ لا يستوون أبدا، لأن العالم فاهم للأمور، عارف مقتضياتها ودلالاتها، أما الذي لا يعلم فلا يفهم المسائل ولا يفهم الأمور. فالذين يعلمون أن ربهم الحق لا يستوون مع الذين لا يعلمون أن ربهم الحق. الذين يخافون ويخشون ربهم لا يستوون مع الذين لا يخافون ربهم، وهذا من العدل. لا يستويان مثلا، ذلك العبد العابد العالم الفاهم المتقي لا يستوي مع ذلك العبد الجاهل الذي لا يعلم والذي لا يخاف الله سبحانه وتعالى. والله يرفع الذين أوتوا العلم درجات. لماذا يرفع العلماء درجات؟ لأن فضلهم على الناس عظيم، ولولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. ودرجات العلماء من المؤمنين فوق درجات المؤمنين، والدرجة بسبعمائة درجة، والدرجة بينهما خمسمائة سنة. هكذا فضل العالم على الناس. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بربهم يخافونه ويخشونه، العلماء بالحلال والحرام، العلماء بالدين يخافون الله سبحانه وتعالى. العلماء متقون، ليس لأنه في قلوبهم غير الذي في قلوب الآخرين من العلم والتقوى وإلى غير ذلك. والله سبحانه وتعالى زكى العلماء في كتابه وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فزكى العلماء في هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى شهد هو ثم الملائكة ثم أولو العلم شهدوا بأن الله لا إله إلا هو. ففضل العلماء على الناس كبير. وإذا أراد الله بإنسان خيرا فقهه في الدين، يعني الذي يعرف الدين هذا قد أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا عظيما. ليس الأمر كما يظن الناس يا أخوة أن الذي معه الأموال وعنده ما عنده هو الذي أريد به خيرا، لا، وإنما الذي أريد به الخير هو ذلك العبد الذي فقه في دين الله. وفقه في دين الله أي فهم دين الله، وليس حفظ فقط، وإنما فهم معاني الأمور وحيثيات المسائل. والنبي قال: كيف الآن فضل النبي علينا، فضل النبي صلى الله عليه وسلم علينا؟ يعني لو قارنا النبي صلى الله عليه وسلم معنا في مقارنة، كذلك المقارنة بين العالم والعابد. الفرق بين العالم والعابد يا أخوة أن العالم يعلم المسائل ويعرفها، أما العابد فهو الذي يعبد ربه أحيانا على غير علم، ما يعرف. يعني مثل الآن إنسان عادي ما عنده علم في الدين وإنسان عالم، فالعالم يعرف حيثيات المسائل ويعرف كيف يتصرف، والعابد يحتاج العالم. أما العالم ما يحتاج العابد، العالم عالم بدين الله. أما الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل النبي على أدنى واحد فينا. كم للنبي من فضل على الناس؟ يكفي أن كل عمل صالح يقوم به العبد أجره يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من دعا إلى هدى فله أجر هذا الأمر، وأجور الذين يعملون بهذا لا ينقص من أجورهم شيء. فكل الخير اللي بنعمله نحن الآن أجره يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله إلينا. فكيف فضل النبي علينا؟ فضل العالم على العابد هو ذاك. والله والملائكة وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يصلون أي يدعون الله سبحانه وتعالى يبارك عليه. الملائكة يدعون له، أهل السماوات والأرض، حتى النملة، حتى الحيوان يدعون لمعلمي الناس الخير. لماذا يا أخوة؟ لأن العالم إذا علم الناس الخير فإن الناس والبهائم وحتى الشجر وحتى النمل وكل شيء يعيش حياة، أو يكون يعني خليكم الحجر والشجر وإنما البهائم وكذا ما يتعرض لها أحد، فلذلك يدعون لمعلمي الناس الخير. وفضل القمر لما يكون بدر كيف يكون جميل على بقية، أو كيف يكون كبير على بقية الأيام التي يكون فيها القمر صغير، كذلك فضل العالم على الناس. والعلماء ورثة الأنبياء، الله أكبر، العالم بدين الله هو وريث النبي. الإنسان إذا مات يبقى عنده من ميراثه مال ودور وإلى غير ذلك، والعلماء هم الذين ورثوا الأنبياء، فما أخذوا من الأنبياء مال ولا أخذوا أرض ولا بيت، وإنما أخذوا العلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أخذ بالعلم فهذا الذي فاز. والملائكة تبسط أجنحتها تواضعا ورضا بما يفعله طالب العلم وذلك الذي يعلم الناس الخير. بارك الله فيكم. Das Buch von dem Wissen und Vorzug des Wissens und was damit abhängt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, im sinngemäß übersetzt, sprich, sind diejenigen, die wissen, wie diejenigen, die nicht wissen, gleich? Eine Frage. Sind diejenigen, die Wissen haben, wie diejenigen, die kein Wissen haben? Mit Sicherheit nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch in sinngemäß übersetzt, Allah subhanahu wa ta'ala hebt oder gibt denjenigen, die den Glauben verinnerlicht haben, Rangstufen, und diejenigen, die mehr, die Wissen haben, die sind sozusagen über diesen mit Rangstufen. Ibn Abbas sagte 700 Rangstufen mehr. Und er hat gesagt, zwischen einer Rangstufe und Rangstufe gibt es 500 Jahre. Das bedeutet, die Gläubigen, die normalen Gläubigen und die wissenden Gläubigen, die Ulama, die Gelehrten, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und richtiges Wissen haben, die haben bessere Rangstufen 700 Mal als die normalen Gläubigen. Und zwischen einer Stufe und einer Stufe 500 Jahre. 500 Jahre. Und Allah sagt im Koran, im sinngemäß übersetzt, wahrlich, diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, sind die Gelehrten, sind die wissenden Diener. Das bedeutet, diejenigen, die Wissen haben, die fürchten Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Ayat, die sind Beweise, dass diejenigen, die Wissen haben, und die Gelehrten, die haben extra Rangstufen, die bekommen extra Behandlung von Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil diese Leute das Wissen verbreitet haben. Und weil diese Leute Allah fürchten durch das Wissen, was sie von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben. Und einer der schönsten Ayat im Koran für diejenigen, die Wissen haben, ist in Ali Imran. Surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Shahid Allah. Allah bezeugt, dass Allah, dass La ilaha illallah ist. Das wird, dass Allah der einzige Ilah ist. Und die Engel und diejenigen, die Wissen haben, die Gelehrten. Und die Gelehrten sagen, das ist eine Aya im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Gelehrten, die Wissenden, hat sie gelobt in seinem Buch. Und barakallahu fikum bei Al-Bukhari und Muslim von Muawiyah Ridwanullahi alayhi überliefert, der sagte, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam gehört. Er sagte, man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fiddin. Wenn Allah jemandem Gutes zuweisen will, das wird geben will, dann lässt Allah subhanahu wa ta'ala diese Person Wissen in der Religion haben. Das wird, hast du Wissen in der Religion, dann will Allah subhanahu wa ta'ala mit dir Gutes. Allah subhanahu wa ta'ala will mit dir Gutes. Deshalb lässt Allah subhanahu wa ta'ala dich wissend, oder macht Allah subhanahu wa ta'ala dich wissend in dieser Religion. Und das ist, barakallahu fikum, große Gabe, was die Gelehrten und was die Leute, die Wissen haben, bekommen. Und auch, barakallahu fikum, Abu Umama, radhiyallahu alayhi, hat überliefert, dass manche vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas erwähnt haben. Ein Gelehrter, das wird ein Wissender und ein Diener, nicht Wissender. Das wird jemand, der Wissen hat und jemand, der Allah anbetet, aber nicht mit großem Wissen. Normal. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Unterschied oder Vorteil, Haftigkeit zwischen einem Wissenden und einem normalen Diener ist zu vergleichen mit mein Vorteil zu den Letzten von euch. Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sozusagen, was ist der Unterschied zwischen uns und dem Propheten? Der Prophet hat das Ganze, sozusagen die ganze Religion verkündigt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alles was wir tun, von guten Taten, die Muslime, diese 1,5 Milliarden zum Beispiel, und die Milliarden, die vor uns waren, alles was die von guten Taten getan haben, geht auf Konto von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Und der Unterschied zwischen einem Wissenden, einem Gelehrten und einem normalen Diener ist der Unterschied zwischen dem Propheten und dem letzten Diener von uns, der normal Muslim ist. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehr: Allah, seine Engel und die Leute auf dieser Erde oder die Bewohner der Erde und die Bewohner des Himmels, auch Ameise in den Löchern, ein Ameise in den Löchern oder Ameisen in ihren Löchern und Fisch im Meer, sie beten für diejenigen, die den anderen das Gute beibringen. Subhanallah. Subhanallah. Ameise und Fisch auch. Sie beten für einen Wissenden. Die Gelehrten sagen, ja, das stimmt. Warum? Weil der Gelehrte, der bringt den Menschen etwas Gutes bei. Und wenn die Menschen Gutes haben und gut, sie haben das Gute zu verbreiten zwischen den Leuten, dann werden auch die Tiere davon profitieren. Und deshalb machen die Tiere auch Bittgebet für die Gelehrten. Subhanallah. Allah segnet die Gelehrten. Die Engel machen Bittgebet für Gelehrten, Bewohner von Erde und Bewohner vom Himmel. Die machen alle Bittgebet für diese Leute, die den anderen das Gute beibringen. Und in einer anderen Überlieferung, der Prophet Muhammad SAW sagte, der Unterschied oder Vorteil, Haftigkeit, das bedeutet, wenn wir sagen, wer ist besser oder wie sind die Leute in Stufen. Der sagt, Vorteil von einem wissenden Gelehrten zu einem Diener ist wie der Mond, wenn das voll ist, zu anderen Tagen. Der Vollmond ist schöner und voller und vollständig. Aber in den anderen Tagen ist der Mond nicht schöner und nicht vollständiger wie in anderen Tagen. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auch zu den, der Mond im Arabischen, der Mond, barakallahu fikum, hat eine Bedeutung, dass der Mond schöner ist als die Planeten. Wenn man dir sagt, du bist wie ein Mond oder wie ein Vollmond, oder wenn man zu einer Frau sagt, dein Gesicht ist wie Mond. Hier in Deutschland ist das negativ. Aber im Arabischen, das bedeutet, du bist die Schönste. Und wenn man jemandem sagt, dein Gesicht ist wie ein Mond, das bedeutet, du leuchtest. Du bist so schön und so gut. Und der Prophet sagte hier, der Vollmond und die Sterne und die Planeten, was ist der Unterschied hier? Der Unterschied ist sehr groß, weil der Mond schön ist und so weiter. Der hat gesagt, und die Gelehrten beerben, oder die sind Propheten, Erbenden. Das heißt, sie haben das Wissen von Propheten, sallallahu alaihi wasallam, beerbt. Und die Propheten haben kein Geld als Erbe verlassen, sondern sie haben das Wissen beerben lassen. Und derjenige, der das Wissen nimmt, der hat natürlich großen Huld bekommen. Das ist Barakallahu fikum. Das ist Subhanallah. Eine große Gabe. Und ein großer Vorteil für diese Gelehrten, Barakallahu fikum, die den Leuten etwas Gutes beibringen. Und ein Gelehrter sagte, ohne die Gelehrten sind die Menschen wie Tiere. Ohne wissende Leute werden die Menschen wie Tiere sein, weil die nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch, die Engel, die strecken ihre Flügel vor demjenigen, der nach Wissen sucht, weil sie damit zufrieden sind, dass diese Person nach Wissen sucht oder Wissen beibringt. Das heißt, Bescheidenheit. Das wird die Engel, die ehren diese Handlung, dass man nach Wissen sucht, und sie kommen zu den Unterrichten, wenn die Leute nach Wissen suchen. Da sieht man, Barakallahu fikum, in diesen Hadithen und diesen Ayat, wie wichtig ist, dass die Leute Gelehrten haben und dass die Leute wissende Leute haben. Sonst, wenn wir keine wissenden Leute haben und wenn wir keine Gelehrten haben, dann werden die Leute, wal'iyadu billah, sehr Schlimmes machen und sehr Schlechtes tun. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa an Abi Huraira radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال بعض الحكماء, يعني اللي عنده الحكمة, ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم, الله أكبر, وأي شيء فات من أدرك العلم, أوف, الله أكبر. فهمتوا هذا الكلام؟ أتصور لا, يجب أن أعيد, افهم, اسمعوا. قال أي شيء أدرك من فاته العلم, يعني ما الذي أدركه الذي فاته العلم, يعني شو حصل الذي ما تعلم, ما الذي حصله؟ ولا شيء, إن شاء الله يكون أغنى الأغنياء, إن شاء الله يكون ليقول, بس فاته العلم, راح ما في هذه الدنيا عاش وما تعلم, وهنا العلم يقصد به علم الدين. قال وأي شيء فات من أدرك العلم, يعني الذي عنده علم فهذا لا, هذا أخذ كل شيء, فات فهذا أدرك كل شيء, فهذا ما نقصه شيء في هذه الدنيا لأنه كان عنده العلم. كلام رائع, بارك الله فيكم, كلام رائع. أي شيء أدرك من فاته العلم وأي شيء فات من أدرك العلم, يعني إذا أدركت العلم أنت, إذا كان عندك علم ما نقصك شيء, أما إذا ما كان عندك علم ولو عندك كل شيء فأنت ما عندك شيء, لأن العلم هو الأساس, والعلم يقصد به علم الدين, بارك الله فيكم. ومن فضائل التعليم ما أخرجاه في الصحيحين, أي البخاري ومسلم, عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه, أنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي رضي الله عنه, لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم, حمر النعم, بارك الله فيكم, هي النوق الحمراء, وهي أفضل ما كان عند العرب يعني الجمل الأحمر, وهي أفضل ما كان عند العرب أغلى شيء. الآن شو عندنا أغلى سيارة؟ رولز رايس. النوق الحمر هي أحسن من رولز رايس. وكانت العرب تضرب بها المثل, وكانت العرب تضرب بالنوق الحمراء المثل لأنها أجود ما عندهم. يعني هل لما تقول أنت تأخذ أحسن قصر في الدنيا, فهذا نفس الشيء بارك الله فيكم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا, يعني إذا كنت السبب في هداية إنسان, لأنه الهداية من عند الله, ولكن إذا كنت السبب في هداية أحد الناس فهذا خير لك من الدنيا وما فيها, وهذا لا يكون إلا بالعلم. وقال ابن عباس: إن الذي يعلم الناس الخير تستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر. وأما وجه استغفار الحوت للمعلم ذكرناه أن نفع العلم يعم كل شيء حتى الحوت, فإن العلماء عرفوا بالعلم ما يحل ويحرم, وأوصوا بالإحسان إلى كل شيء حتى إلى المذبوح والحوت, فألهم الله تعالى الكل الاستغفار لهم جزاء لحسن صنيعهم. بارك الله فيكم. Wir haben gesagt, die Gelehrten bekommen die Rangstufen am letzten Tag. Und zwischen einer Rangstufe und Rangstufe, die sind 500 Jahre. Und Allah segnet die Gelehrten. Und die Fische im Meer und die Ameisen in ihren Löchern, die machen Bittgebete für die Gelehrten. Und der Prophet sagte, die Gelehrten haben den Propheten oder die Propheten beerbt. Sie haben das Wissen von ihnen bekommen. Und die Engel sind zufrieden mit dem, was die Gelehrten tun, dass sie den Leuten das Gute beibringen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand einen Weg auf den Weg des Wissens nimmt, dann wird Allah dadurch einen Weg in Paradies erleichtern. Das heißt, nimmst du den Weg des Wissens, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir diese Gabe geben, dass Allah dir einen Weg ins Paradies gibt, subhanahu wa ta'ala. Und das sieht man in diesem Hadith, wie wichtig ist, dass man nach dem richtigen Wissen sucht. Barakallahu fikum. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns dieses Hadith gesagt, damit wir versuchen, das richtige Wissen zu bekommen von den richtigen Gelehrten. Wenn man diese Gelehrten nicht hätte, dann wird man, barakallahu fikum, auch nicht gut leben. Und hier sagte ein Wissender, sozusagen diese Leute weise, diese weisen Leute, die haben Weisheit, der sagte, was hat man erreicht, wenn man kein Wissen gehabt hat? Und wenn man Wissen gehabt hat, dann hat man alles erreicht. Das bedeutet, man hat nicht verloren. Subhanallah. Nochmal. Wenn man kein Wissen hat, dann hat man nicht erreicht. Wenn man aber Wissen hat, dann hat man alles erreicht. Was bedeutet das? Das heißt, egal was du von Geld und von alles in diesem Leben hast, wenn du aber kein richtiges Wissen gehabt hast, dann hast du nichts erreicht. Aber wenn du das richtige Wissen hast, und du hast auch viel nicht von diesem Leben, aber trotzdem hast du alles erreicht, weil das Wissen das Wichtigste ist in diesem Leben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte Ali ibn Abi Talib, er sagte ihm, wenn Allah jemanden durch dich zum Islam recht leitet, dann ist das besser für dich als die roten Kamele. Die roten Kamele waren bei den Arabern die teuersten, die man sozusagen als Symbol benutzt hat für alles, für das Ganze. Das bedeutet, wenn du der Grund bist, dass jemand recht geleitet wird, dann ist das besser für dich als das Teuerste in diesem Leben. Wenn du heute sagst zum Beispiel, was ist das teuerste Auto? Sag mal Rolls-Royce. Wie sollte man zum Beispiel, wo ist das Schloss auf dieser Welt, was so teuer ist? Zum Beispiel gibt es bestimmt ein Schloss oder sowas. Aber wenn jemand durch dich zum Islam kommt, was heißt durch dich zum Islam kommt? Weil Allah subhanahu wa ta'ala die Rechtleitung gibt. Aber wir sind der Grund. Und der Prophet sagte Ali radhiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, er sagte ihm, wenn jemand durch dich zum Islam kommt oder recht geleitet wird, dann ist das besser als diese Dunya, alles was in dieser Dunya ist. Und Ibn Abbas sagte, derjenige, der den Leuten das Gute beibringt, bezüglich dieser Person, der den Leuten das Gute beibringt, dass die Fische und die Ameisen und jedes Tier, dass sie Bittgebet für diese Person machen, dass Allah diese Person verzeiht und vergibt. Und hier habe ich das beantwortet, aber nochmal. Wie kann man das erklären, dass die Ameisen und barakallahu fikum die Fische und die Tiere Bittgebet für die Gelehrten machen? Weil barakallahu fikum die Gelehrten wissen, was gut und was schlecht ist. Und die verlangen von den Leuten das Gute und die gebieten das Gute und verbieten das Schlechte. Und das bewirkt auch die Tiere in diesem Leben. Barakallahu fikum. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها إما أجادب أو أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله أو مثل يا مثل اثنين صح من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به الحديث في الصحيحين فانظر رحمك الله إلى هذا الحديث ما أوقعه على الخلق يعني كيف هذا يكون على الخلق فإن الفقهاء أولي الفهم كمثل البقاع التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ لأنهم علموا وفهموا وفرعوا وعلموا وغاية الناقلين من المحدثين الذين لم يرزقوا الفقه والفهم أنهم كمثل الأجادب التي حفظت الماء فانتفع بما عندهم وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظوا فهم العوام الجهلة وقال الحسن البصري رحمه الله لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم هذا الحديث حديث عظيم يا أخو فيه أنواع الناس النبي صلى الله عليه وسلم شبه العلم والهدى بالمطر والمطر هو الخير فلما ينزل المطر يختلط بنبات الأرض يختلط بالأرض فتنبت الأرض الكلأ والعشب والخير وفي أرض تأخذ هذا الماء ولا تنبت العشب وفي أرض لا تأخذ الماء ولا ينبت فيها العشب مثل المستنقع المستنقع لا تستطيع فيه تزرع ولا تستطيع تعيش عليه ولا تستطيع تفعل فيه شيء بس يبقى هكذا وهذا هو مثال الناس في ذلك فالذي أخذ العلم وفقه العلم وفهم العلم الذي فهم العلم وفقه العلم وعلم وعلم هو مثل المطر الذي نزل فأنبت الزرع واستفاد الناس والحيوانات وكلهم من هذا الزرع أما الذي ما عنده الكثير ولكن تعلم أخذ المطر فتعلم لنفسه ولكن ما استطاع يعلم غيره وما استطاع يدعو، فهذا أيضا لسه فيه خير. وأما الثالث فهو الرجل، قال أهل العلم أنه المنافقين هنا، أتاه العلم وأتاه الهدى ولكنه لا قبل علما ولا فهم فهما وبقي هكذا مثل المستنقع. مستنقع تعرفوه، المستنقع هو في ذلك الأرض اللي يأتي عليها الماء لا يأخذها، ما استطيع تفعل شيء ويبقى الماء، وهناك في المرض وفي هذه الأمور، هي الأهوار يعني مثل الهور مستنقعات. وقال الحسن رحمه الله: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. ليش لصار الناس مثل البهائم؟ لأنه أصبح الإنسان الغريزة تتحكم فيه وليس الفهم والعلم. وإذا ما في أحد يوجه الناس ويربي الناس على الخير، الناس يا أخوة تتفلت، وكل يفتي لنفسه وكل يعمل بالذي يريد، فتصبح الأمور مثل الغابات، وتصبح الأمور مثل حياة البهائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيكم. أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه hat ein sehr schönes Hadith erzählt von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat die Rechtleitung und das Wissen, was Allah ihm gegeben hat. Dieses Wissen, Wissen in der Religion. Der hat gesagt, das ist wie Regen. Und wenn der Regen hinabfällt, dann kommt das auf verschiedene Erden. Das wird die Erde, die Boden, der Boden hat verschiedene Erde. Es gibt zum Beispiel Sandboden, es gibt diese schwarze Erde, es gibt verschiedene Arten und so weiter. Aber der Prophet Muhammad SAW hat uns in einem Hadith das erzählt. Der hat gesagt, diese Rechtleitung, was Allah mir gegeben hat, und dieses Wissen, das ist wie dieser Regen, wenn das hinabfällt. Dann gibt es eine Gruppe, oder ein davon, manch davon, was dieses Wasser akzeptiert, dieser Regen aufnimmt. Und durch diesen Regen wachsen Pflanzen und viel Gras und viel Grünes. Aber es gibt dann eine andere Erde oder andere, die nehmen dieses Wasser auf, aber es werden keine Pflanzen wachsen auf dieser oder in dieser Erde. Aber die Leute können dann von diesem Wasser nehmen, die können trinken und die können ihre sozusagen Gärten und sowas bewässern. Und dann noch eine Gruppe, das hat dieses Wasser weder aufgenommen, noch Pflanzen sind gewachsen. Und das ist wie diese Sumpfgebiete. Und in diesen Sumpfgebiete, du kannst nicht pflanzen, du kannst nicht dort bauen, du kannst auch gar nicht tun. Da wird man dieses Gebiet verlassen. Dann sagte der Prophet Muhammad SAW, das ist das Gleichnis bezüglich einer Person, die die Religion Allah subhanahu wa ta'ala verstanden hat. Und er war nützlich für die anderen. Der hat selber gewusst und er hat die anderen auch beigebracht. Und eine Person, die gelernt hat und Wissen genommen hat, aber der hat die anderen, der könnte die anderen nicht beibringen. Und die Dritten, die sind Leute, sie haben gar nicht verstanden und sie haben die Rechtleitung nicht angenommen. Und viele Gelehrten sagen, das ist Barakallahu Fikum, das sind diese Leute, wir sind Menschen so. Es gibt Menschen, die das Wissen bekommen haben, in Koran und Sunna. Die haben das gelernt und die haben das verstanden und die haben dieses Wissen verwendet in diesem Leben und die haben zu diesem Wissen gerufen. Und das sind die Besten. Das sind die Gelehrten. Dann andere Menschen, die gläubig sind, die Diener Allahs sind. Die haben dieses Wissen genommen. Die haben selber praktiziert für sich selber. Aber die könnten nicht dieses Wissen verbreiten. Und die dritte Gruppe, die sind diese Leute, die keine Ahnung haben. Und bei manchen Gelehrten, die sind die Heuchler. Die haben das Wissen bekommen. Aber die wollen damit nicht anfangen. Die haben das hinter dem Rücken getan oder verleugnet. Oder die Menschen, die unwissend geblieben sind, trotz, dass sie die Möglichkeit haben, dieses Wissen, barakallahu fikum, zu lernen und dann auch zu praktizieren oder zu diesem Wissen zu rufen. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, sagte, لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. Ohne Gelehrten werden die Leute wie Tiere werden. Wal'iyadu billah. Warum? Weil die Menschen, die brauchen immer wissende Leute, die das Buch Allah kennen und die Sunna vom Propheten, die wissen, wie man Fatwa gibt. Wenn man diese nicht mehr hat, dann werden die Menschen, wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim, jeder macht, was er will, und dann leben wir im Wald. Und dann werden wir, wala hawla wala quwwata illa billah, wie im Wald. Deshalb sagt Hassan al-Basri, rahimahullah, und das ist ein sehr schönes Wort von ihm, lawla al-ulama'u lasara an-nasu kal-baha'im. Wa qala Mu'adh ibn Jabal رضي الله تعالى عنه تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. وقال كعب رحمه الله أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن تعلم يا موسى الخير وعلمه للناس فإني منور لمعلم الخير ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا بمكانهم. تعلم العلم، أي علم؟ علم الدين. أولا العلم يقصد فيه العلم الشرعي، لما نقول في القرآن السنة العلم هو علم الدين، علم الشرع. فإن تعلمه لله خشية، يعني الذي يتعلم العلم إنما يخشى الله، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وطلب العلم عبادة، يعني في طلب العلم نفس طلب العلم عبادة. طبعا نحن يا أخوة رضى الله سلام، ومدارسته وتسبيح، لأن لما الإنسان يتدارس العلم كأنه يسبح الله سبحانه وتعالى، هو يعبد الله سبحانه وتعالى في هذا ويسبح الله، حتى الملائكة تضع أجنحتها لمعلم الناس الخير أو لطالب العلم. والبحث عن العلم جهاد، لأنه الإنسان يجاهد نفسه، يعني يقعد في القهوة تبع البانهوف يشرب قهوة، ولا يجي يتعلم، لا شرب القهوة أفراد، لأنه شرب القهوة حيدخله الجنة، والقيل والقال والنميمة حتدخله الفردوس. أما طلب العلم تعلم الدين وجلوس المسجد يودي لعذاب القبر وللنار، فنسأل الله السلامة. يعني العكس، مو ألا شيء واحد يفهمها، يعني الجلوس في أماكن وين النساء تتعرى والناس تدخن وتشرب خمر وتسب وتشتم وتتكلم في أعراض الناس، هذا طريق إلى النار. أما الجلوس في المساجد وفي حلق العلم وتعلم الدين، هذا طريق إلى الجنة، فنسأل الله السلامة. البحث عن العلم جهاد، مو كل واحد يتعلم، إنما ذلك الإنسان الذي يجاهد نفسه ويبذل الجهد في طلب العلم وتعليم العلم. صدقة، عشان يتصدق على الناس بتعليم العلم، وبذل العلم للأهل قربة، لأنه يقوي صلة الرحم. أما اليوم وين يا لطيف، شو صلة رحم بتقوي؟ وهو الأنيس في الوحدة، يعني لما تكون وحيدا العلم أنيسك، والقصد فيه أيضا وهو الأنيس في القبر والصاحب في الخلوة. لما تكون لوحدك خالي ما عندك إلا العلم تصحبه، إما تطيع الله سبحانه وتعالى أو تفعل شيء لله سبحانه وتعالى. وقال كعب أوحى الله لموسى أن تعلم تعلم يا موسى الخير وعلمه للناس. سأني تعلم الخير، تعلم العلم وثم يعطيه للآخرين. فإني منور لمعلم الخير ومتعلمه قبورهم، يعني بالعلم تنور القبور حتى لا يستوحشوا بمكانهم، يعني لا يكون لوحدهم، وبالعلم تنور القبور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من طلاب العلم مخلصين، ويثبتنا وإياكم على طريق الدين. معاذ بن جبل رضوان الله عليه، معاذ بن جبل سان جفرت فون انزم بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم، ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته معاذ ذات فودن جلاتن انس باراديس مت ان شخت كومن انس باراديس مت ان شخت فودن جلاتن كومن وقال ايه سو فيل ويسن gehabt hat. معاذ زاكته ihr müsst lernen, ihr müsst das wissen lernen oder ihr müsst euch wissen sammeln, weil wenn man nach wissen sucht, dann ist das Ehrfurcht. Das wird, dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Warum? Weil wenn du Wissen hast, dann wirst du auch Allah fürchten. Aber wenn du kein Wissen hast, dann wirst du Allah nicht fürchten. Da könnte man hier sagen, aber es gibt Leute, die Wissen haben, trotzdem, die machen Sünden. Ja, das stimmt. Aber diese Leute haben kein richtiges Wissen. Wenn sie richtiges Wissen gehabt hätten, dann machen sie das nicht. Weil derjenige, der richtige Wissen hat, der ist ein Vorbild für die anderen in allen Bereichen. Aber wenn man Wissen hat und der ist nicht vorbildlich, das heißt, es gibt einen Fehler. Entweder macht diese Person das nicht mit Ikhlas, oder ist diese Person nicht geeignet, nach Wissen zu suchen eigentlich. Und nicht jeder, barakallahu fikum, es gibt eine Aussage über die Gelehrten, nicht jeder, der sich wie Gelehrten angezogen hat oder sich wie die Gelehrten begibt, ist er Gelehrter, nein. Sondern die Gelehrten haben bestimmte Eigenschaften. Zweitens, Muaz sagte, ihr müsst nach Wissen suchen. Wenn ihr nach Wissen sucht, dann fürchtet ihr Allah. Zweitens, wenn du nach Wissen suchst, ist das Anbetung an sich selbst. Wenn man lernt, dann ist das an sich selbst Ibadah. Du bekommst hier, wenn wir hier sitzen, dann bekommen wir Hasanat. Es gibt manche Leute, die das nicht wissen. Deshalb, der will schnell, schnell nur beten nach Hause. Aber wenn du 2-3 Minuten hier sitzt, dann bekommst du mehr Hasanat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dann, barakallahu fikum, wenn man das Wissen mit anderen lernt und studiert, dann ist das, als ob du Allah Lob preist, das bedeutet, du machst Tasbih. Warum? Weil das auch eine Anbetung ist. Dann, nach Wissen zu suchen, ist Dschihad. Nach Wissen zu suchen, ist Dschihad. Weil das nicht so einfach ist, zu sitzen und nach Wissen zu suchen. Deshalb, du musst dich bemühen gegen dich selber, dass du nach Wissen suchst. Viele Leute, die können nicht 2 Eier lernen und die denken, die können später vor der Feinde stehen. Ja, dann sage ich ihnen, ihr träumt. Ihr träumt. Derjenige, der nicht in der Moschee sitzen kann und lernen kann, dort wird er von dem anderen, von dem ersten Patrone fliehen, Angst haben. Und das haben wir viel erlebt. Und wenn man den anderen Wissen beibringt, dann ist das an sich selbst Sadaqa, gute Tat. Und wenn du deine Familie Wissen beibringst, dann ist das auch eine gute Sache für die Familie, für Pflegung der Beziehungen in der Familie. Aber heutzutage ist das anders geworden, natürlich. Viele Leute, anstatt in der Moschee zu sitzen, die machen das so, anstatt in der Moschee zu sitzen zu lernen, nein, lieber in Koromoro oder Madrishuha, der Bahnhof. Die sitzen im Bahnhof, damit sie Kaffee trinken. Was machst du beim Kaffee trinken? Frauen anschauen, Musik hören, Zigaretten rauchen und, wal'iyadu billah, das Fleisch von deinen Brüdern fressen. Das wird nur schlecht über die anderen reden. Aber nach Wissen zu suchen in der Moschee ist für sie nicht so wichtig. Aber am letzten Tag, die werden jede Sekunde bereuen. Und das Wissen ist derjenige, der mit dir in dein Grab sein wird. Und auch mit dir im Leben ist, der macht dich glücklich. Weil wenn du nach Wissen suchst, dann bist du glücklich. Aber wenn du das nicht machst, dann bist du nicht glücklich. Und wenn du allein bist, dann hast du einen Freund. Und das ist dein Buch. Und dein Wissen ist dein Freund. Und Ka'b, rahimahullah, sagte, Allah hat Musa a.s. offenbart. Musa, lerne das Gute und bring das Gute den anderen bei. Nämlich, Ich werde die Gräber von den Wissenden und von den Gelehrten und von den Leuten, die nach Wissen suchen, erleuchten. Das wird sie werden erleuchtet sein, ihre Gräber, damit sie keine Angst haben, wenn sie im Grab sind. Das sind, barakallahu fikum, Vorzüge des Wissens. Und das ist für diejenigen, die verstehen. Und das sind ein paar Beweise, wie wichtig ist, dass man die Gelehrten respektiert und zu den Unterrichten kommt und dass man das Wissen lernt. Heutzutage. اليوم يا أخوة لو سألنا أحد الناس كم أورو هذا بكم أورو هذا ماذا تفعل هنا كيف الأمور كذا في قضايا الدنيا مثلا أو في قضايا أخرى يعني في القضايا تبع تراه يعرف أي ماركة أحسن كريستيان ديور ولا بوس ولا لاكوست يعرف بده حذاء لازم يكون حذاء إيطالي والقميص فرنسي والطقم لازم يكون انجليزي القماش انجليزي والازرار لازم تكون شيكي والشو اسمه النوع الموديل لازم يكون مثلا بيير كاردان وهذه الامور ولكن لو قلنا له كيف يصلي الانسان خلي بيير كاردان ينفعك وخلي بوس يعلمك ستر العورة وخلي كريستيان ديور يعلمك إزالة النجاسة فنسأل الله السلامة يا أخو هيدا تتاقى في زين دي لويته فني أزيش أنسين فيل أو فني أم ليبن إتواس مخت دن رechnet إيه دامت ويكت إيه und sowas und alles und der will am besten sein und ich habe paar Namen vielleicht gesagt die sind vielleicht euch bekannt بارك الله فيكم und zwar die sind Marken von Klamotten und sowas so, wenn wir zu manchen Leuten sprechen dann will er zum Beispiel sein Anzug der Stoff der soll englisch sein aus England und die Knöpfe aus Tschechien und sein Hemd aus Frankreich und Modell ist Pierre Cardin und die Uhr ist Rolex, ja, ich habe auch auf jeden Fall die Uhr ist Rolex oder Rado oder wie heißt das, was ich habe? Patek Philippe, ja, meine Uhr ist Patek Philippe, ja, das ist die Sache, das will man im Leben alles zeigen, ja. Aber wenn man ihm sagt, komm in die Moschee und lerne deine Religion, er sagt, na ja, aber diese Sachen macht er, der will eine Schuhe und alles schön haben. Das Schönste ist bei den Menschen ist das Wissen. Und wenn man das nicht hat, dann ist man hässlich. Egal was man hat. Und am letzten Tag werden wir sehen, ob Pierre Cardin und Boss und Lacoste dir helfen werden. ها يجربون الحمد لله رب العالمين اي نعم ما في شيء الانسان جرب ولانه جرب عرف الانسان انه هذا كله فاضي شيء فاضي نعم دبودا اشتلت مي انا فغا قزاكت هز دو زولشي زخن بروبيوت يا اشتراغي رولكس und ich trage Patek hier Philippe und ich habe auch ich kenne Pierre Cardin und ich kenne diese Sachen aber was nutzt das ich habe das probiert plötzlich das ist gar nicht Du bist derselbe Mensch, derselbe Mensch. Und wenn du das nicht weißt, dann wenn du im Bad bist, nackt bist, dann guck mal in den Spiegel. Ja? Dann bist du der Gleiche. Dann bist du der Gleiche, Wallah. Aber dieser Anzug, der macht bei dir nicht mehr. Und diese Uhr oder diese Sachen, die machen dich nicht besser. Aber mit Wissen, wird man besser und besser, weil man erstmal barmherziger wird, weil man alles haben wird in diesem Leben, inshallah. Talab al-ilm. فريضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس طلب العلم فريضة على كل مسلم ويدخل ضمن مسلمة يعني طلب العلم الشرعي الواجب فريضة على كل مسلم العلم بارك الله فيكم علمان علم دنيوي وعلم ديني علم شرعي أما العلم الشرعي فيه علم واجب فرض على كل مسلم مثل معرفة معنى لا إله إلا الله والوضوء والصلاة وهناك من العلوم الشرعية ما هو واجب على البعض مستحب للآخر مثلا لابد أنه يكون بين المسلمين من يعلم في علم المواريث أو من يعلم مثلا أحكام الزكاة أو أحكام البيوع. هذه الأمور ليست فرض على كل واحد، وإنما فرض على من إنسان دخل عليه رمضان فلا بد يتعلم رمضان، إنسان بلغ ويجب أن يصلي فيجب أن يتعلم الصلاة بالشكل الصحيح، ولو أنه الإنسان يعلم الأولاد الأطفال الصلاة لسبع وثم يؤاخذهم عليها لعشر. فلذلك انتبهوا لهذا بارك الله فيكم. أما العلم المقصود فيه طلب العلم فريضة فهو العلم الشرعي العلم الديني، أما الدنيوي فهو أنواع. والإنسان إذا كان عنده علم الدين وأخذ علم دنيوي لا بأس، ولكن أولا العلم الديني. اختلف أهل العلم وهو اختلف الناس في قوله طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال الفقهاء هو علم الفقه إذ يعرف فيه به الحلال والحرام، وقال المفسرون والمحدثون هو علم الكتاب والسنة إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها، وهو صحيح. علم الفقه هو علم الكتاب والسنة أيضا. قال الصوفية، الصوفية هنا بمعنى الزهاد، معنى الزهاد، وليس الصوفية تبع الطرق قادري ونقشبندي وكسنزاني وخزنوي، إنما الصوفية بمعنى الزهاد. قالوا هو علم الإخلاص وآفات النفوس، وقال المتكلمون هو علم الكلام، إلى غير بارك الله فيكم هذه الأقوال. وقال بعض أهل العلم هي علم معاملة العبد لربه، كيف تعامل ربك، كيف تتعامل مع الله، وهي اعتقاد وفعل وترك، اعتقاد وفعل وترك. فإذا بلغ الصبي فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها، وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعلم دليل، فذلك فرض الوقت، ثم فيما بعد يأتي الاستدلال والنظر. فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة، فإذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصوم، فإذا كان له مال وجب عليه تعلم الزكاة، وإن جاء وقت الحج لمن استطاع يجب عليه تعلم المناسك. وأما التروك فهي بحسب ما يتجدد من الأحوال، الأعمى مثلا ما يجب أنه يتعلم ما لا يجوز أن يرى لأنه هو أصلا ما يرى، ولا على الأبكم ما لا يجوز أن يتكلم به، ولكن يجب على المؤمن أن يتعلم مثلا أنه لا يجوز شرب الخمر، لا يجوز للرجال لبس الحرير، لا يجوز الزنا، لا يجوز كذا إلى غير ذلك. وأما الاعتقادات فيجب علمها بحسب الخواطر، يعني بحسب الشيء الذي يأتيه في بالي حتى يزيل الشك الذي قد يدخل إليه، ويتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار، وهذا هو الفرض، وهذا هو فرض العين على المسلم. أمر الكفاية فمنها كما ذكرنا إما في الدين وإما في الدنيا مثل الطب والحساب. اعتبر أهل العلم الطب والحساب أيضا من علوم الكفاية الدينية، قالوا يعني يجب أن يكون في واحد بيعرف أمور الطب وأمور الحساب. قال المؤلف رحمه الله ولا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفاية، فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفاية كالفلاحة والحياكة بل الحجامة، فإنه لو خلى البلد عن حجام لأسرع الهلاك إليهم، فإن أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله. وأما التعمق في دقائق الحساب ودقائق الطب وغير ذلك فهذا يعد فضله، يعني مستحب زيادة عن اللازم. وبعض العلوم مباح مثل تواريخ الأخبار والعلم بالشعر، وبعض العلوم حرام كعلم السحر والطلمسات والتلبيسات. أما العلوم الشرعية فكلها محمودة وتنقسم إلى أصول وفرع وفروع، والأصول كتاب الله وسنة النبي وإجماع الأمة وأثار الصحابة، والفروع ما فهم من هذه الأصول من المعاني، وهناك علوم متممة إلى غير ذلك. المهم أن يفهم بارك الله فيكم مسألة أن الإنسان يجب عليه أن يتعلم العلم الشرعي، وإلا إن لم يتعلم العلم الشرعي فإن هذا الإنسان لا يستطيع أن يفلح في هذه الدنيا. ولكن إذا ما تعلم العلم الشرعي، إذا تعلم عفوا العلم الشرعي فهو الذي يفلح. إذن العلم علم ديني وعلم شرعي، والعلم الشرعي فيه علم فرض مثل علم لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصلاة، الزكاة كما ذكرنا، والعلم الدنيوي أيضا في علوم الدنيا الإنسان يحتاجها، يعني مثلا واحد بده يصير فلاح، واحد بناء، واحد خباز، فهو يتعلمها من أجل طلب الرزق ويفهم في ذلك. أما التعمق في الأمور فهذا يعتبر مباحا إلا في العلوم التي ليس، بارك الله فيكم، في العلوم التي حرمت علينا، والله تعالى على وأعلم. بارك الله فيكم. البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم sagte das suchen nach wissen ist pflicht für jeden muslim. Das hadith ist so und das heißt auch für jede muslima, für jeden mann und für jede frau die muslimin sind. Die müssen nach wissen suchen. Und dieses Wissen, was hier gemeint wird, ist das religiöse Wissen. Natürlich, weil das am wichtigsten ist. Und die Leute, die haben unterschiedliche Aussagen getroffen. Was wird damit gemeint hier? Das Wissen. Welches Wissen wird gemeint? Manche meinten Al-Fiqh. Al-Fiqh, das ist das Wissen, damit du weißt, was erlaubt ist und was verboten ist. Die anderen, die Koran-Erklärer und die Grundlagenwissenschaftler im Islam, die sagen, nein, das ist das Wissen mit Koran und Sunna oder vom Koran und Sunna, weil wenn du das Wissen von Koran und Sunna hast, du hast das ganze Wissen. Und beide sind richtig eigentlich. Die Sufisten, passt auf, bei unseren Salaf, Sufisten heißt nicht, was heute die Leute unter Sufisten verstehen. Bei Salaf gelehrten Sufisten hieß die Enthaltsamen. Das sind die Leute, die enthaltsam sind in dieser Dunya. Das heißt, die wollen nicht viel von dieser Dunya. Die haben die Religion gelernt und die haben das nach Koran und Sunna. Das bedeutet nicht diese sufistische Tariqa, diese Naqshbandi und Qadiri und ich weiß nicht was. Sondern früher hieß Sufismus, dass man Ikhlas hat, dass man das Herz reinigt und sauber hat und dass man enthaltsam ist im Leben. Nicht, was die Leute später gemacht haben. Die haben gesagt, Tariqa, und die haben jeder einen Weg extra gemacht und die haben angefangen zu lügen über Allah und über den Propheten. Nein, sowas nicht. Diejenigen, die philosophiert haben in der Religion, die haben gesagt, das ist Philosophie. Oder das ist dieses Al-Kalam, Ilm al-Kalam, das bedeutet, Barakallahu fikum, durch Zweifel und durch viel Diskussion und sowas, aber das stimmt nicht. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, Wissen ersuchen ist Pflicht für jeden Muslim. Hier das Wissen wird damit gemeint, wie du von Verhalten zu deinem Schöpfer hast. Dein Verhalten zu deinem Schöpfer, deine Beziehung zu deinem Schöpfer. Wie ist deine Beziehung zu deinem Schöpfer? In drei wichtigen Themen. Dein Glaube, die Taten, was du machst und was du verlässt. Diese drei. Was du verinnerlichst und was du tust und was du nicht tust. Das sind die drei Dinge. Und um zu erklären jetzt, was das bedeutet, dann erkläre ich anhand eines Beispiels. Ich erkläre es anhand eines Beispiels. Und zwar, eine Person nimmt den Islam an. Wie muss man hier anfangen? Wenn eine Person zum Islam kommt, dann muss diese Person erstens La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lernen. Erstmal den Glauben, was man verinnerlichen muss. Was bedeutet La ilaha illallah? Was bedeutet Glaubensbekenntnis? Was bedeutet, es gibt keinen, den man mit Wahrheit und Recht anbetet, außer Allah, und keinen, den man in dieser Anbetung folgt, außer Muhammad, der Diener Allahs und letzter Gesandter Gottes. Das muss man lernen erstmal, bevor man andere Dinge lernt. Dann, wenn Gebetszeit eintrifft, dann sollte man diese Person Wudu beibringen. Wudu. Das bedeutet Waschung vor dem Gebet. Dann das Gebet. Und langsam, ja, schrittweise. Dann das Gebet. Zum Beispiel, was ist am wichtigsten im Gebet? Surat al-Fatiha. Erstmal die Bewegungen. Dann Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha. Das wird die eröffnende Sura langsam beibringen. Dann zum Beispiel etwas vom Koran beibringen. Qul huwallahu ahad, die Sura 112 zum Beispiel. Und inna a'tainaka al-kawthar zum Beispiel. So Kurs vom Koran, damit man lesen kann. Ja? Dann barakallahu fikum, wenn diese Person das Gebet gelernt hat und den Islam richtig praktiziert, angenommen, kommt Ramadan. Dann bringt man diesen neuen Muslim Urteile von Ramadan, wie man fastet, was man macht und so weiter. Später diese Person ist reich, sagt, ja, ich habe gehört, es gibt im Islam zu zahlen, es gibt Zakat. Dann bringt man diese Person Zakat bei. Dann sagt diese Person, ich habe jetzt starken Iman, ich habe starken Glauben, Alhamdulillah, ich möchte pilgern. Der hat Geld und er kann pilgern. Dann bringt man diese Person pilgern bei. Das ist schrittweise, ja? Nicht alles auf einmal. Ja, komm, ich bringe dir Hajj, Zakat, Siyam, sowas. Die Person bekommt Komplexe und sein Kopf platzt und der kann gar nicht lernen. Deshalb langsam. Man muss diese Person dann, nachdem man die grundlegenden Bausteine im Islam beigebracht hat, dann bringt man diese Person mehr bei. Am wichtigsten ist aber den Glauben. Zum Beispiel Glaube an Paradies, Glaube an Hölle, Glaube an Engel, Glaube an Propheten, Glaube an Koran, an sich selbst, Glaube an Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und so weiter. Barakallahu fikum. Das ist am wichtigsten, wenn jemand den Islam annimmt. Das Wissen, es gibt zwei Arten von Wissen. Wissen im Leben und Wissen in der Religion. Das religiöse Wissen und das weltliche Wissen. Das religiöse Wissen hat zwei Kategorien. Eine Kategorie. Diese Kategorie, die ist unbedingt für jede Person. Jeder Muslim, jede Frau, jeder Mann, der Muslim ist, die Muslime ist, die müssen das lernen. Zum Beispiel, was ich erzählt habe. Erstmal den richtigen Glauben, dann das Gebet, dann Wudu, erstmal Waschung, Gebet und solche Sachen, die jeder Muslim macht. Und schrittweise. Und am wichtigsten ist der Glaube. Weil jeder Muslim den richtigen Glauben haben muss. Die zweite, barakallahu fikum, Kategorie ist eine Pflicht, die ist Gemeinschaftspflicht. Das wird wie die ganze Nation. Und nicht für eine Person. Das wird für uns alle. Mindestens sollte einer von uns wissen, von Muslimen, zum Beispiel hier in dieser Stadt, mindestens einer muss wissen, wenn es zur Scheidung kommt oder zur Heirat kommt, Waschung von Verstorbenen, Bestattung, solche Themen, die in der Religion sind. Einer mindestens muss das kennen. Dazu gehört, sagen die Gelehrten, Medizin und Mathematik. Rechnen. Nicht jetzt die Spitzsachen in Medizin jetzt. Zum Beispiel, wie man operiert und so weiter. Nein. Sondern mindestens, dass man Ahnung hat. Und dass man Ahnung von Rechnen hat. Dazu auch. Manche Gelehrten haben gesagt, das gehört auch zur Religion in diesem Sinne. Aber nicht zu diesen grundlegenden Bausteinen Wissen, sondern zu Furud al-Kifaya. Jemand muss wissen, zum Beispiel, wie man Erbe verteilt. Wie man einen Heiratsvertrag beschließen kann. Und solche Themen, barakallahu fikum. Dann haben wir die andere Art von Wissen, und das ist das weltliche Wissen. Das weltliche Wissen ist zum Beispiel, dass du Ingenieur wirst. Dass du Bauer machst. Dass du Bäcker machst. Techniker machst. Das ist allgemein erlaubt. Und manche, die sind unbedingt wichtig für dich, damit du arbeiten kannst im Leben. Aber es gibt noch eine Art, das ist verboten zu machen. Zum Beispiel, barakallahu fikum, Astrologie oder Magie, Zauberei. Das darfst du nicht lernen. Oder zum Beispiel, jemand macht, wie man Gärung, Prozesse für Alkohol macht. Er sagt, ich studiere, wie man Bier herstellt. Möge Allah uns bewahren. Das darf man nicht. Sagt man, ja, das ist Wissen, aber. Okay, das ist Wissen, aber was ist das vom Wissen? Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang. Und man sollte das verstehen, barakallahu fikum, dass das Wissen sehr wichtig im Islam ist. Das Wissen, das ist die Grundlage in der Religion. Ohne Wissen kannst du gar nicht machen. Und das wichtigste Wissen ist Wissen in Koran und Sunna. Aber von wem bekommst du dieses Wissen? Durch die Gelehrten. Durch die Ulama. Durch die richtigen Ulama. Die richtigen Gelehrten. Die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und die viel Wissen im Islam haben. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. طيب. Das war alles für heute. Inshallah. صلى الله يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم الذين اتبعوا القول في أحسن ولا تنسوا بكرة